Zum Glück. Nein. Jetzt komm. Komm zu mir, Leon. Wenn es mein Vater erwischt. Ach, du hörst doch. Der sitzt draußen auf seinem Trecker und nebelt die Bäumchen ein. Aber wenn der Tank leer ist, hat er wieder nur noch Augen für mich. Mein Vater! Wenn ich dich je mit Jean-Luc erwische, kriegst du Dresche. Das hatte er ihr angekündigt. Jean-Luc machte sich so klein wie möglich und versuchte, seine Kleider in Ordnung zu bringen. Scheiße! Er ist tot! Er ist tot! Das geht doch gar nicht. Leon, lass uns erstmal... Mann, halt die Klappe! Hau ab! Hau ab! Hau ab! In Bronze. Hörspiel nach dem gleichnamigen Kriminalroman von Germain Jean. Schön hier. Nicht wahr, La Violette? Mit 60 Stundenkilometern tuckert das Auto des Kriminalkommissars La Violette von Wohl nach Manosque. Neben ihm saß Untersuchungsrichter Chabron und konnte sich an der Landschaft nichts sehen. Äpfel, da! Da, an dem Stand, an dem Straßenstand. Sie sehen noch, dass da niemand ist. Egal. Los, biegen Sie in den Weg dort ein. Rechts. Der führt bestimmt zum Hof. Der holperte über einen jener Feldwege, die von den Spurrinnen der Traktoren zerwühlt waren. Mein Vater, er ist tot. Kommen Sie bitte, schnell. Wo ist er denn, Ihr Vater? Mein Vater ist tot. Man hatte den Toten vom Traktor gezerrt und schleppte ihn ins Haus. Das junge Mädchen war vorn weglaufen und hinter den Scheiben des Hauses sahen sie telefonieren. Auf ihr Ehren müssen Sie nun wohl verzichten, Richter. Kommen Sie! Laut Obduktionsbericht ist der Tod durch Inhalieren von Blausäure erfolgt, die mit dem Schädlingsvertilger vermischt um das Opfer herum versprüht wurde. Und dabei wirkte der ganze Hof so idyllisch, nicht wahr, Chabron? Ja. Außerdem hatte der Tote einen Zettel in der Tasche. Vom Crédit Agricole. Und da war von Hand drauf notiert: Freitag unbedingt H. anrufen. Wem könnte daran gelegen sein, dass Paterne Laforie das Zeitliche sieht? Der ganzen Familie. Laforie hat Lebensversicherungen über 100 Millionen Francs abgeschlossen. Stellen Sie sich das doch mal vor, Chef. Richtig schönes Motiv. Also, wo kriegt man Blausäure her? Und wie kommt sie in den Tank? Eine halbe Stunde vor dem Tod hat Laforie den Traktor am Ende einer Apfelbaumreihe stehen lassen. Direkt am Straßenrand. Und zwar, um den Landarbeitern ein Stück weiter den Kopf zu waschen, die sich am Feuerchen die Hände wärmten, statt die Bäume zu stützen. Und genau zu diesem Zeitpunkt muss die Blausäure in den Tank gekommen sein. Anders geht's gar nicht. Dann kann's also jeder x-beliebige gewesen sein. Ja, nur ich tippe trotzdem auf jemanden aus der Familie. Keiner hat ein hieb- und stichfestes Alibi. Madame Laforie war in Manosque, also nur 2 Kilometer weit entfernt, und nahm an einem Kurs für transzendentale Meditation teil. Und die Tochter Leon vergnügte sich im Heu mit, Moment, mit Jean-Luc Davignon, ihrem Freund, Sohn eines Bürobauern. Guten Abend, meine Herren, entschuldigen Sie. Ich möchte zu Kommissar La Violette. Da bin ich. Und Sie? Félicien Dardois, Winter. Und Präsident des Jagdverbandes hier im Departement. Aha. Und, was kann ich für Sie tun? Um Ihre kostbare Zeit nicht zu verlieren, Herr Kommissar, erkläre ich Ihnen zuallererst einmal, dass ich seit 8 Tagen durch alle Gemeinden des Departements ziehe. Und zwar zum Zweck der Hauptwildbekämpfung. Ja, zum Teufel. Worauf wollen Sie denn hinaus, Monsieur Dardois? Geduld. Letzten Donnerstag habe ich im Tal von Villemus 2 Köder verloren. Zum Glück habe ich sie noch wiedergefunden. Es war bereits dunkel. Ein Auto hatte ich am Straßenrand geparkt und gerade wollte ich meine Tasche. Sache, Mann. Im Auto befand sich eine Schachtel mit genau abgezählten Blausäurekapseln. Sorgfältig nummeriert. Für bin ich schließlich verantwortlich. Ja? Weiter bitte. Ja. Als ich dann nach Hause kam, mitten in der Nacht, habe ich bemerkt, dass die Kapseln verschwunden waren. Alle? Ja, alle. Und wie viele Kapseln waren in der Packung? 25. 25 Kapseln mit Blausäure. Marats Tod. Frei nach David. Ja, das kommt dem Bild ziemlich nah. Fehlt mir der Dolch neben der Leiche. Der Gerichtsarzt stand mit La Violette und Violette auf der Schwelle zum Bad. Sie betrachteten die Leiche, die ausgestreckt im Badewasser lag. Die Arme hingen aus der Wanne herab. Woran ist er gestorben? Riechen Sie denn nichts? Wer dieses Bittermantelaroma einmal gerochen hat, kann nie mehr Marzipan essen. Die Gendarmen waren frühmorgens zu Félicien Dardoire gekommen, um ihm erneut Fragen zum Verlust der Kapseln zu stellen. Als niemand auf ihr Klingeln reagierte, betraten sie das alte Bauernhaus. Im oberen Stock des Hauses fanden sie einen auf dem Teppich herumliegenden Brief. Und dann fanden sie Dardoire in seiner Badewanne. Sehen Sie, er ist mit Blausäurekappe geworfen worden. Schnurrbart hängen noch Glasblätter. Diese gemeinen Dinge sind so gemacht, dass sie Splitter zerbersten, spitz wie Pfeile. Durch diese Stiche vermischt sich das Gift sofort im Blut und der Tod muss unmittelbar dann Haddock sein. Was meinen Sie, Doktor? Viele Ampullen hat der Mörder hier verbrannt. Vielleicht 4, 5. Nach Überprüfung des Tanks und der Splitter nach Herrn Lafories Tod haben wir auf 6 oder 7 Kapseln. 7 plus 4 macht 11. 25 weniger 11 macht 14. Wie viel braucht man von dem Zeug eigentlich für eine tödliche Dosis, Doktor? 500 Gramm. Sie können sicher sein, dass jede einzelne Kapsel genug Gift enthält, um ausgewachsene Männer umzubringen. Doch La Violette hörte ihm nicht mehr zu. Er ging in das Zimmer, wo die Gendarmen einen Brief auf dem Teppich gefunden hatten. Triste graue Wände, keine Bilder. Und kein einziges Buch, bis auf eines, das jemand nachträglich auf dem Sekretär abgelegt hatte. Le Traité du Narcisse. Und Regide. Totaler Quatsch, ich hab's gelesen, als ich 20 war. Ein Alter, dem Sie entwachsen sind, Doktor. Gut, kommen Sie doch mal her. Chef? Gibt es eine Bibliothek hier im Haus? Nein, oder, naja, wie man es nimmt, unten einen verschlossenen Glasschrank. Glauben Sie, dass dieser Hand dort stand? Nein. Aus dem Schrank hat schon lange niemand mehr ein Buch genommen. Bravo, Jod. Sie werden es noch zum Kommissar bringen. Sie haben mich doch hoffentlich sonst aus Banon mitgenommen. Schauen wir uns den Brief doch mal genauer an. Ich schreibe dir nicht, um mich wieder zu fassen, sondern um dich loszulassen. Du fehlst mir schon, mein Körper flankt nach dir. Wie beängstigend war doch dieses erste Mal. Wie konnten wir den Mut dazu aufbringen? Als Glücksbringer behalte ich den Korb Champagners, den du ahnungslos angeboten hast. Von daher wird... Meine Herren, schauen Sie sich den Brief genau an. Ja, dieser Brief ist niemals zusammengefaltet worden. Er ist also nie in einen Umschlag gesteckt worden und wirklich ist er auch nie zu wem auch immer transportiert worden. Sehr gut. Folglich hat ihn das Opfer nicht erhalten. Von Dardoire wissen wir, dass er Witwe, wie er seine Frau ist, vor 3 Monaten im Auto verunglückt, der gut was mir erzählt. Und wir sind hier im Zimmer von dir. Auf der anderen Seite vom Bad befindet sich sein Zimmer, aber die Tür ist verschlossen. Also ist Dardoire gestern Abend nicht in sein Zimmer gegangen, sondern hierher. Und hat den Sekretär gewaltsam geöffnet. Sehen Sie, die Klappe ist an den Seiten ausgebrochen. Er findet den Brief und vielleicht auch den Narziss. La Violette begann, den Sekretär zu durchsuchen. Er schob die Schreibunterlage aus Ziegenleder beiseite, öffnete die Schubladen und blätterte in den Papieren, die sich dort befanden. Ah, wusste ich's doch. Sehen Sie mal, Viot. Der Korken. Als Glücksbringer behalte ich den Korken des Champagners. Champagne R. Curie. Kenne ich nicht. Keine sehr verbreitete Marke, Doktor. Aber es ist bestimmt nicht schwer, im Departement ein Restaurant ausfindig zu machen, das Champagner von Raoul Curie führt. La Violette trat ans Fenster, den Narziss immer noch in der Hand. Mit violetter Tinte hatte jemand einige Zeilen unterstrichen. Denn es ist schließlich Sklaverei, wenn man keine Bewegung wagen kann, ohne die ganze Harmonie zu zerstören. Doch was soll's? Eine kleine Bewegung, nur um zu sehen, eine Dissonanz zum Kuppen. 50 Jahre jünger. Er hatte die Hausnummer vergessen, nach der er suchte. Er stieß mehrere Flügeltüren auf, bevor er die richtige fand. Hermérance? So, du bist's. Und deine Großmutter? Meine Großmutter? Die ist 1937 gestorben. Ach ja, was soll ich sagen, als ich dich so vor mir sah, so jung, da habe ich nicht mehr daran gedacht. Ich bin inzwischen fast 100. Cornelli! Meine Urenkelin, ich möchte sie dir vorstellen, mein Junge. Während La Violette auf das Erscheinen... Ich will Ihnen nur ein paar Fragen stellen. Ach! Ach! Ach! Sie schwieg, doch mit jedem Ach schien sich ihre Stimmung verdüstert zu haben. La Violette drängte sie nicht. Während sie überlegte, zog er zwei Papiere aus der Tasche. Die Standardbriefe von der Bank, die die Empfänger daran erinnern, dass die alljährliche Rate für eine sogenannte Tontine fällig wurde. Sie haben doch von den zwei Verbrechen gehört. Ist es vernünftig? Das ist doch Ihre Telefonnummer. Und H, das ist doch der Anfangsbuchstabe Ihres Namens. Man hat das bei den Opfern gefunden. Alle beide wollten Sie anrufen. Haben Sie es getan? Überleg doch mal. Wie soll denn dieser arme Patern am Freitag angerufen haben, wenn er da schon tot war? Aber d'accord. Er ist Montagnacht ermordet worden. Er hat also sehr wohl Freitag anrufen und Ihnen sagen können... Nein! Vielleicht hat er es ja auch vergessen. Aber merk dir eins, mein Junge. Selbst wenn er angerufen hätte, würdest du nicht erfahren, was er gesagt hat. Berufsgeheimnis. Gut, dann werde jetzt ich Ihnen die Zukunft vorhersagen, und zwar sofort. Es bleiben dem Mörder noch 14 Kapseln mit Blausäure. Wenn Sie etwas wissen, was ihn stören könnte... Ich sage doch nichts. Ja, Sie schweigen wie ein Grab. Aber vielleicht ist ihm im Grab lieber. La Violette verabschiedete sich höflich. Schon auf der Treppe kam ihm Hermerands Urenkelin nach. Monsieur, Monsieur! Ja, Cordelie. Monsieur, dieser Kerl, Sie wissen schon, der ermordet worden ist. Félicien Dardoir. Also, der ist hierher gekommen. Wann? Am Freitag, genau wie Sie es gesagt haben. Und er hat mit Ihrer Urgroßmutter geredet? Ja, aber ich habe nicht gehört, was Sie geredet haben. Wenn sie eine Sitzung macht, schließt sie mich in mein Zimmer ein. Wie lange ist er geblieben? 2 Minuten. Im Fernsehen lief die Skiabfahrt und die Zeit lief auf dem Bildschirm mit. Perrine war noch nicht unten angekommen, als meine Urgroßmutter mich schon wieder erlöst hat. Danke. Haben Sie den Korken dabei? Glauben Sie, dass ich mich ohne das Corpus Delicti auf den Weg mache? Der Richter Chabran und Kommissar La Violette fuhren über das Plateau von Henri Feuille hoch nach Revest des Dames, mitten durch die funkelnde Spielzeugwelt eines Wintertages. Im Dorf fanden sie schnell den Gasthof, der das Ziel ihres Einer meiner besten Gäste. Ein echter Schlemmer, kann ich Ihnen sagen. Meine Frau hat geweint, als sie es erfahren hat. Kam er oft her? Einmal die Woche, mindestens. Mit wem? Mit Kunden, mit Freunden. Und natürlich mit seinen Kollegen vom Galet des Ors. Was ist das? Ah, 5 Gourmets aus der Gegend hier. Alte Freunde, die den guten Restaurants Auszeichnungen in Form von Kieselsteinen verleihen. Kieselsteine? Mir haben sie auf einen Schlag 3 zuerkannt. Natürlich keine gewöhnlichen Kieselsteine. Wissen Sie, wer die gemacht hat? Sidwan Elios. Der Bildhauer. Ja, er gehört auch zu den 5. Brachte Dardoir manchmal seine Frau mit? Manchmal ja, manchmal nein. Und lud er oft zu Champagner ein? Im Allgemeinen zog er roten vor. Champagner, das war, wenn Frauen dabei waren. Kommt es oft vor, dass Gäste Korken mitnehmen? Bitte? Champagnerkorken. Nein. Wozu? Ich weiß nicht, wie man überhaupt auf so eine Idee kommt. Madame Dardoir ist drauf gekommen. An einem Abend, an dem sie bei Ihnen gegessen hat. Einige Monate vor Ihrem Tod. Jetzt ist mir klar, worauf Sie hinaus wollen. Sie wollen wissen, wer mit dem Ehepaar Dardoir hier war. Tut mir leid, meine Herren. Wie soll ich mich an so etwas erinnern können? Die Chefin machte an den Abenden mit viel Betrieb die Garderobe. aber auch sie konnte sich nicht erinnern. Am Ende zog La Violette den Traité du Narcisse aus der Tasche und hielt ihn hoch. Mein Gott, warten Sie mal. Warten Sie. Eines Abends half ich Madame Dardois in den Mantel. Und da ist ihr das Buch aus der Tasche gefallen. Sieh mal einer an, habe ich gedacht. Ich wusste gar nicht, dass sie sich für Blumenzucht interessiert. Madame, wer war an diesem Abend mit dabei, als das Ehepaar Dardois hier zu Gast war? Moment. Da waren Félicien und Elvire, seine Frau, der Notar Amoise und seine Frau, Sidoine Elios ganz sicher und Fabienne. Welche Fabienne? Na, Fabienne Lafourie. Und Paterne Lafourie war natürlich auch dabei. Bis auf Chantesprit war der ganze Galet des Arts versammelt. Ich bin nur mal rausgegangen zum Pinkeln und das habe ich vorgefunden. Mit breiter Geste wies der berühmte Bildhauer Sidoine Elios auf das Auto des Notars und auf Armoise selbst, der stocksteif darin saß und dessen weit aufgerissene Augen von der genau gegenüber aufgehenden Sonne nicht mehr geblendet werden konnten. Kam er von Ihnen? Wir hatten einen Teil des Abends zusammen verbracht, ja. Trotz des Todesfalls wahrte Belair zu Füßen des Plateaus von Revest auch an diesem Februarmorgen seinen 200-jährigen steinernen Zauber. Waren Sie allein? Nein. Ein anderer Freund war noch dabei. Ist der im eigenen Auto gekommen? Selbstverständlich. La Violette stellte sämtliche Routinefragen, die Sidoine Elios mit Gelassenheit beantwortete, während sich zwei Männer der Leiche von Maître Armoise annahmen, sie auf eine Bahre legten und in den Fond des Krankenwagens schoben. Sehen Sie, Kommissar, das ist die Tatwaffe. Handschuhe? Bitte nicht anfassen. Ich habe schon wieder diesen Geruch in der Nase. In jeden Finger des rechten Handschuhs ist eine Kapsel mit Blausäure eingeführt worden. Als der Notar ihn angezogen und gestrafft hat, haben sich die Splitter in die Haut der Fingerkuppen gebohrt. Das sind übrigens Arbeitshandschuhe. Das Auto von Maître Amoise hat hinten einen Platten. Ich vermute, der Notar wollte den Reifen wechseln und hat deshalb die Handschuhe angezogen. Wer war Ihr anderer Besucher? Aubert de Chantesprit. Aubert de Chantesprit? Ja, niederer Geldadel. Sind die beiden zusammen aufgebrochen? Ja. Jeder in seinem Auto? Ja. Und es hat Sie nicht gewundert, nur eins wegfahren zu hören? Ich habe gar keins gehört. Es blies ein Mistral wie vor dem jüngsten Gericht. Und außerdem hatte ich mich schon wieder an die Arbeit gemacht. Jetzt kommen Sie rein, es ist kalt hier draußen. Wieso haben Armoise und Chantesprit Sie besucht? Wenn Sie sich langweilen, kommen Sie einfach hierher und gehen mir auf die Nerven. Sie erzählen mir von Ihren erbärmlichen Erlebnissen und glauben auch noch, Sie brächten mir Inspiration. Kennen Sie sich schon lange? Seit 40 Jahren. Eine verschworene Gemeinschaft, Le Galet des Arts, das waren doch Sie und Ihre Freunde, oder? Ja, klar, das sind wir. Richtige Lebemänner. Sie und die vier anderen. Sie haben zusammen eine Tontine. Ja. Wir haben sowohl bei Lafourie als auch bei Dardois Post vom Crédit Agricole gefunden. Die jährliche Rate ist gerade fällig. Derjenige, der nach Ablauf der Frist noch lebt, bekommt die von allen eingezahlte Sparsumme mit Zinsen ausgezahlt. Boah, Geld. Ich brauche nicht so wenig wie Geld. All diese Statuen hier, das sind Millionen, wenn ich die zu Geld machen würde. Die Lebemänner liegen bald alle im Grab. Ihr wart mal fünf. Bleiben nur noch zwei. Hören Sie, Sidoine Elios, der Mörder hat immer noch ein paar Kapseln übrig. Also, was wissen Sie? Was soll ich Ihnen sagen? Niemand, absolut niemand kann mir ein Alibi liefern. Und wissen Sie auch warum? Weil ich seit Wochen da drin stecke. Mit dramatischer Geste wies Elios auf den riesigen Kubus, an dem eine Leiter lehnte. Als Zeuge sind Sie meine Nummer eins. Als Opfer könnten Sie Nummer 4 sein. Aber wenn ich die Wahl hätte, würde ich sagen, verschwinden Sie oder lochen Sie mich auf der Stelle ein und geben Sie mir Bleistifte und Papier, verstehen Sie? La Violette war aufgestanden und spazierte von einer in erotischer Verrenkung erstarrten abgeschnittenen Figur zur nächsten, bis ihn eine von fast enttäuschend klassischem Ebenmaß innehalten ließ. Eine unvollendete, versteinerte Frau. Holen Sie sich manchmal ein Modell? Manchmal. Haben Sie dafür eins gehabt? Vermutlich schon. Vermutlich oder ja? Ja, aber es ist nicht mehr am Leben. Ich suche nicht nur nach den Lebenden. Ich weiß nicht, ob Sie sich auch für Literatur interessieren, aber kennen Sie zufällig den Traité du Narcisse? Den Traité du Narcisse? Wie können Sie bloß so eine Frage stellen? Ich dachte, Sie hätten es vielleicht zufällig in Ihrer Bibliothek. Ja, das habe ich auch. Warten Sie. Das ist aber seltsam. Das hat jemand geklaut. Ja, das muss irgendjemand geklaut haben. Ist das vielleicht Ihr Buch? Ah, zum Teufel, das haben Sie gerade aus dem Regal genommen. Nur oberflächliche Gemüter hielten das Anwesen von Chantesprit für einen heiteren Ort. 1794 hatte man von hier die drei einzigen zur Guillotine Verurteilten im Departement Basse-Alpes weggeführt. Monsieur de Chantesprit? Was wollen Sie? Keine Angst, ich bin nur Polizist. Trotz der exquisiten Küche und des antiken Mobiliars, die der Prospekt rühmte, war es vor allem ein Liebesnest. Wenn auch ausschließlich für Paare mit gutem Geschmack und Liebe zur Natur. Wie kommen Sie darauf, dass ich Angst haben könnte? Blausäure. Sie ist so verdammt ungesund. Und schließlich geht es um Geld. Wer kann das nicht brauchen? Ich habe Ihren Gendarmen alles gesagt. Ich sehe nicht recht, was... Der Kommissar hatte sich von Chantesprit abgewandt. Er betrachtete die Schreibtischlampe. Genauer ihren Fuß. Es war ein Helios. Was kostet so ein Helios wie dieser hier? Keine Ahnung. Ein Geschenk also? Wir sind Jugendfreunde. Wenn Sie ihn schon so lange kennen, dann wissen Sie vielleicht, woran er gerade arbeitet. Dieser große Kubus. Warum fragen Sie ihn nicht selber? Weil Sie jetzt nur noch zu zweit sind. Wieso zu zweit? Zwei Kameraden vom Bund des Galais des Ors und andererseits ein Mörder mit 10 Kapseln Blausäure. Falls Sie an Helios Zeichen, sagen wir, von Verwirrung bemerkt haben, vielleicht könnten wir das Morden beenden. Aha. Ja. Haben Sie ihn über mich das Gleiche gefragt? Oh, über Sie doch nicht. Sie sind ja kein Künstler. Sie würden nur aus praktischen, handfesten Gründen töten. La Violette verabschiedete sich und trat ins Freie. Ein bedrohlicher Wolkenberg kündigte einen stürmischen Abend an. Nur wenige Stunden später, um 5 Uhr morgens, sollten sie sich bereits wiedersehen. Nachts um 2:30 hatte die Köchin von Chantesprit beschlossen, sich einen Hauch Ruhe zu gönnen, wie sie zu sagen pflegte. Als sie auf dem Weg von der Küche in ihr Zimmer am Büro vorbeikam, stand die Tür offen. Sie erkannte Aubert Chantesprit im Sessel. Seine Arme hingen auf beiden Seiten der Lehnen herab. Sie begriff auf der Stelle, dass er so tot war wie ein Kaninchen auf dem Hackbrett. Ich weiß es doch auch nicht, Herr Kommissar. Vielleicht wollte einer abhauen, ohne zu zahlen. Und deshalb presst er Ihrem Chef einfach 3 Blausäurekapseln in die Handfläche. Das hat er getan? Aber wieso hat Weil er Weil seine eigene Hand geschützt war. Kannten Sie Ihren Chef gut? Ich bin sicher, dass Sie etwas bemerkt haben. Nachdem Sie gestern Nachmittag weggegangen sind, ist sein Freund Ilios zu ihm gekommen. Ich habe nur ein paar Worte aufgeschnappt. Wenn ich es nicht bin, dann bist du es. Sowas in der Art. Das war alles? Ja, das war alles. Aber? Zuerst habe ich gedacht, dass jemand mit einer Motorsäge Holz sägt. Aber um Mitternacht? Es war also keine Motorsäge. Das war irgendein Schwachkopf, der selbst bei so einem Wetter mit dem Moped unterwegs war. Monsieur Ilios? Monsieur Ilios? La Violette trat durch die weit geöffnete Tür und ging zögernd durch Ilios Atelier. Ein Geräusch im Ohr, als nagte irgendwo eine Maus an Nüssen. Vor dem hellen, würfelartigen Etwas blieb er stehen. Ein Klotz so groß, dass er kaum in den Raum zu passen schien. Kein Zweifel, das Mäusegeräusch kam von dort. Monsieur Ilios, kommen Sie da raus. Ich muss mit Ihnen reden. Ach, leck mich! An der Oberseite des Würfels wurde eine Sperrholzplatte heftig beiseite geschoben. Leichenblass kam Ilios aus seiner Gussform hervor, wie Lazarus aus seinem Grab. Ja, es ist etwas Ernstes. Aubert de Chantesprit ist letzte Nacht ermordet worden. Ich habe es satt. Ich hab's satt. Wie soll ich unter diesen Umständen arbeiten, ha? Wissen Sie, der arme Chantesprit hätte es sicher vorgezogen, Ihnen diese Unannehmlichkeit zu ersparen. Ja, ja, natürlich. Ich bin der Egoist, der schlechte Mitmensch. Alles bin ich, alles klar. Ich geb's zu. Sie mochten Chantesprit nicht? Ob ich ihn mochte? Ob ich ihn mochte? In 3 Tagen werde ich ihn beweinen. In 3 Tagen werde ich untröstlich sein über alles, was ich Ihnen jetzt sage. Aber verdammte Scheiße, nicht heute. Nicht heute! Ilios, ich bitte Sie. Sie sind in Gefahr. Oder Sie sind ein Mörder. Verstehst du, Kommissar? Das hier, das wird vielleicht das einzige Gute sein, was ich je geschaffen habe. Auch wenn ich mich manchmal fühle wie eine schwangere Frau, die sicher ist, dass sie ein mongolides Kind zur Welt bringen wird. Was ist das eigentlich? Eine Form für einen Guss. Wir werden ihn hier machen, hier an Ort und Stelle und nur ein einziges Mal. Es wird ein Guss aus einem Stück, ohne jede Nacharbeit. Wenn wir das Zeug hier drumherum weghacken, dann wird es da sein. Da und vollkommen ein Objekt, das ich selber noch nie gesehen habe. Ein tonnenschwerer Bronzekörper, rein aus meiner Vorstellungskraft geboren. Ich habe kein Alibi. Willst du mich verhaften? Dann tu es. Aber lass mir 2 Tage Zeit, damit ich das hier zu Ende bringe. Ja, 2 Tage, verstehst du? 2 Tage. 2 Tage, einverstanden. Wenn du mir in 2 Tagen sagst, warum man dir den Traité du Narcisse geklaut hat. Gut. Außer es stellt sich in der Zwischenzeit heraus... Weiß, dass ich der Mörder bin? Ilios sah dem Kommissar nach, als er das Haus verließ. Aber es zog ihn zu früh ins Haus zurück, um bemerken zu können, dass La Violette noch einmal zurückgekommen war und an der Mauer neben der Eingangstür lehnte. Hören Sie, Apparat 2453, bitte. Bist du's, Werner? Ja, hör mal, ein unvorhergesehenes Ereignis zwingt mich, die Sache vorzuziehen. Du musst schon morgen hier sein. Ja, Scheiße! Ich werde von einem Mörder bedroht! Der Mörder geht mit rasender Geschwindigkeit vor. In weniger als 14 Tagen hat er 4 Verbrechen begangen. Man könnte meinen, er hat Angst, dass sich sein Gift verflüchtigt. In La Violettes Büro hielten er und der Untersuchungsrichter Chabron Kriegsrat. Auf dem Schreibtisch prangten die Tatwaffe und ein Beweisstück im Mordfall Nummer 4. Es handelte sich um einen blauen, gefütterten Handschuh und einen Ledergürtel der Post, an dem die kleine Tasche mit dem Brandstempel PTT hing. Er muss ihm überraschend die Hand gegeben haben. Unter einem Vorwand. Jedenfalls war es ein teuflischer Trick, die 3 Kapseln mit Klebeband an Nylon zu befestigen. Als der Mörder die Hand des Opfers zu fassen bekommen hatte, musste er nur noch zudrücken. Le Traité du Narcisse, der Liebesbrief, ein Mopedfahrer, das Lederkoppel der Post. Können Sie sich daraus was zusammenreimen? Hm. Das Einzige, woran wir uns halten können, ist Elios. Ich glaube, ich muss Sie um einen Vorführungsbefehl bitten. Ich weiß nicht. Mein Mann wie Elios, Kommissar, ich... Gut, ich unterschreibe Ihnen den Befehl, aber sind Sie wirklich sicher? Sicher. Ich werde Sidoine Elios verhaften, weil alles dafür spricht, dass er der Täter ist. Aber in meinem tiefsten Innern bin ich davon überzeugt, dass er mit keinem der Verbrechen was zu tun hat. Belair war hinter dem Regen verborgen und den weißen Klotz unter den nassschwarzen Kastanienbäumen erblickten Viot und La Violette erst im letzten Moment. Er stand verkeilt auf einem Sockel aus eisernen Rollen. Rauch hing in der Luft und der beißende Geruch von verflüssigtem Metall. Was ist denn hier los? Er hat es also gegossen. Sein Meisterwerk. Oh, Mistwetter. Hey, kommen Sie. Die beiden Männer stürzten ins Haus, ins Trockene. Durch die jetzt leere Stelle der Gussform wirkte das Atelier noch weiträumiger als sonst. Scheint nicht da zu sein. Es ist auch kalt hier drin. Sehen Sie in der Küche nach, ich gehe nach oben. Die Küche war blank und aufgeräumt. Nur ein einziges gewaschenes Glas stand im Abtropfkorb herum. Elios? Elios? Und? In der Küche ist auch nicht. Hier oben auch nichts. Es tut mir leid, mein Lieber, aber Sie müssen noch mal raus in den Regen und sich die Nebengebäude vorknöpfen, auch die Garage. Ist gut. Wenn er irgendwo unterwegs ist, dann bestimmt mit dem Auto. Kaum hatte Viot seinem Chef den Rücken zugedreht, zog La Violette einen Stuhl neben den Kamin. Er legte ein paar Tannenzapfen und etwas Reisig nach und versank in seinen Gedanken. Chef? Chef, ich habe die Karte gefunden. Sie war nicht in der Garage, sondern in der Scheune. Der Motor ist kalt. Also ist er zu Fuß weggegangen. Oder mit jemandem mitgefahren. Ist Elias nicht da? Eine Gestalt in einem gelben Regenmantel betrat das Atelier. Offenbar nicht. Ach, das gibt es doch nicht. Der gleiche Salat wie vorgestern. Erst ruft er an und macht Dampf wie verrückt und wenn wir hier anrücken, ist er nicht da. Vorgestern? Wir hatten schon angefangen. Wir dachten ja, er kommt noch. Normalerweise wollte er unbedingt dabei sein. Aber er war nicht dabei. Und dann haben Sie ohne ihn gegossen? Mussten wir doch, verdammt. Und was machen wir jetzt? Ich weiß nicht. Was steht denn an? Die Gussform aufbrechen natürlich. Ich mach mich mal an die Arbeit. Fünf Männer fielen die Gussform mit der Spitzhacke und mit Presslufthämmern an. Im Licht des Scheinwerfers schimmerte aus einer zerbröckelten Ecke der Gussform eine Rundung auf. Und ohne zu wissen, wieso, war La Violette überzeugt davon, dass sich ein Großteil der Wahrheit in der dunklen Masse befand, die sich da vor seinen Augen aus dem Nichts schälte. Hey, hören Sie auf, was tun Sie denn da? Verdammt nochmal, das dürfen Sie nicht. Lassen Sie mich, dieses Buch! Sind Sie nicht die Witwe von Paterne Laforie? Ja, ich bin Fabienne Laforie. La Violette nahm die Frau sanft am Arm und führte sie ins Haus. Er setzte sich mit ihr vor das Feuer und gab ihr etwas Cognac aus Elios Vorräten zu trinken. Trinken Sie. Sie zittern ja. Danke. Sie war eine schöne Frau, doch offenkundig bedacht darauf, ihre Verführungskraft unter einer gewissen Unnahbarkeit zu verbergen. Es war nicht Ihr Abbild, das Sie eben zu zerstören versuchten, nicht wahr? Nein, es war nicht meines. Sie sind nicht verpflichtet zu reden, Madame. Jedenfalls nicht im Moment. Reden. Ich wollte schon so lange reden. Aber ich wusste nicht, wie und vor allem nicht, mit wem. Sie berichtete La Violette, wie sie mit 17 geheiratet hatte und mit 36 begann zu leben. Ganze 6 Monate lang. Um mich herum sah ich nur Frauen sterben, die nicht gelebt hatten. Meine Mutter, meine Tanten. Ich dachte, es wäre eben so. Dabei, die Leute beneideten uns. Sie sagten, die Laforis, die Dardoirs, die Armoise und der Graf, die feiern doch immer nur Partys und hängen dauernd mit diesem komischen Bildhauer rum. Und Elios, er war... Elios war anders. Er war nicht so dumm wie unsere Männer. Eines Tages habe ich beschlossen, mich in Zukunft um mich selbst zu kümmern. Fast 20 Jahre zu spät, aber immerhin. Am nächsten Tag machte ich mich auf den Weg nach Belair. Sidoine war zu Hause. Ein Modell war bei ihm. Es hatte mir den Rücken zugewandt. Erst als sie sich umdrehte, habe ich sie erkannt. Elvire. Elvire Dardoire. Ja. Die Frau von Félicien Dardoire, der in der Badewanne starb, nach ihrem Mann. Elvire, die mit dem Auto umgekommen ist, vor etwa 3 Monaten. Ich glaube, ich habe sie in dem Augenblick als einen Menschen erkannt, der mir bis dahin immer nur verkleidet begegnet war. Verkleidet als Ehefrau von Félicien Dardoire. Sie blickte mich lächelnd an, mit einem Lächeln, ohne Scham. Und, schockiert, fragte sie. Und, waren Sie schockiert? Nein, überhaupt nicht. Aber ich fing langsam an zu kapieren. Als sie fort war, fragte mich Sidoine, ob ich wüsste, was ich fühle. Nein, sagte ich. Sie begehren sie, sagte er. Und dann kam ihm plötzlich eine Idee. Er zog ein kleines, schmales Buch aus dem Regal und drückte es mir in die Hand. Es sei etwas unausgereift, meinte er, aber in meinem Alter könne man sich wohl noch dafür begeistern. Und, wie ist es denn weitergegangen? Ich habe mich den Tatsachen nicht gebeugt, ohne zu kämpfen. Genau wie Elvire. Bis zu dem Tag in Revers des Dames, wo wir es gewagt haben, uns anzusehen. Elvire hat von diesem Abend einen Champagnerkorken aufbewahrt. Sie hat Ihnen auch einen Brief geschrieben, den Sie nie erhalten haben. An diesem Abend habe ich ihr das Buch zugesteckt. Ich hatte es immer bei mir, es war so klein. Ich hatte etwas drin unterstrichen. Sie flüsterte mir zu, dass sie am Freitag zu Elios gehen würde. Und da hat er sie mir buchstäblich zugeführt. Hört mal, ihr beiden, ihr geht doch keiner Tragödie entgegen, sondern einer Entdeckung. Die Zwänge, zu denen ihr zurückkehrt, werden euch plötzlich ganz leicht vorkommen. Er hat sich geirrt. Wir gingen geradewegs auf die Hölle zu. Er führte uns in sein Zimmer, er hatte Feuer gemacht. Er sagte, jetzt kann ich nichts mehr für euch tun. Und ist rausgegangen. Dachten wir jedenfalls. Mit seinem Zeichenblock hatte er sich hinter den chinesischen Wandschirm gehockt und angefangen, die beiden Frauen zu zeichnen. Und irgendwann, bei einer Sauferei der 5 Freunde aus Kindertagen, war die Bombe geplatzt. Sie hatten getrunken und zogen über ihre Frauen her, bis Elios es satt hatte, dieses ewige Gewäsch. So kalt? Dann will ich euch mal was zeigen, ihr Helden. Ihr werdet Augen machen. Da waren wir, der ganze Block voll. Da hat er nichts ausgelassen. Und woher wissen Sie das? Patern hat es mir am nächsten Tag erzählt. Und von da an war es die Hölle. Elvire hat mich am nächsten Tag angerufen. Ihr Mann hatte ihr damit gedroht, ihr die Kinder wegzunehmen. Eines Tages kam sie mir auf der Straße entgegen. Sie ist auf der Stelle umgedreht. Sie war nicht wiederzuerkennen. Und ihr Mann? Er hatte eine große Neubepflanzung in Angriff genommen und brauchte mich für den Crédit Agricole. Bis eines Abends Elvire anrief. Fabienne, ich kann nicht mehr. Ich bring mich um. Fabienne, ich war bei Sidon. Ich habe ihm gesagt, er soll mir die Zeichnungen geben. Aber er hat nur gelacht. Zu spät, meine Liebe. Ich brauche euch doch. meine neue Brust. Ihr werdet unsterblich sein. Ein unsterbliches Paar. Ich kann nicht mehr. Fabian, es wird nie aufhören. Ich kann nicht mehr. 3 Tage später ist sie mit ihrem Wagen den Col de Garcinet runter. An dieser Stelle konnte sozusagen nichts schiefgehen. Ich war gestern Nacht hier. Entweder hätte Elios die Figur zerstört. Oder ich hätte ihn umgebracht. Aber Elios war nicht da. Am Abend, bevor mein Mann starb, war Dardoir bei uns. Ich wollte Paterne gerade zum Abendbrot rufen. Dardoir war ganz aufgeregt. Paterne, ich muss dich sprechen. Nur auf einen Sprung. Ich bin wegen des Raubwilds unterwegs und habe 25 Kapseln Blausäure im Handschuhfach. Du, die kann ich nicht aus den Augen lassen. Sie sind gleich in Paternes Büro. Die 25 Kapseln, die gingen mir nicht mehr aus dem Kopf. Nach ein paar Minuten bin ich raus. Es war so ein kleiner Geländewagen. Ich tastete im Handschuhfach rum, aber das war leer. Das wird Ihnen niemand glauben. Nein, das wird mir niemand glauben. Hat Dardoir ins Handschuhfach geguckt, bevor er los ist? Nein, hat er nicht. Ich habe darauf geachtet. War sonst jemand in der Nähe? Nein. Versuchen Sie, sich zu erinnern. Einmal habe ich ein Moped gehört. Da habe ich mich zuerst gewundert, aber dann ist mir eingefallen, dass das Cordelie sein muss. Sie hatte Leon besucht, die beiden sind befreundet. Deshalb kommt sie öfters mal bei uns vorbei. In Manosque duftete es nach Lammbraten und Kalbsroulade, nach Langeweile und Sonntag. La Violette zögerte einen Moment, ehe er in das Haus von Hermerance trat und betrachtete die 4 oder 5 Mopeds, die angekettet an der Hauswand lehnten. Komm rein, mein Junge, schnell! Ich muss mein Perlhuhn begießen. Cordelie macht sich gerade schön. Sie ist zu einer Verlobung eingeladen heute Abend. Ich bin übrigens ganz froh. Sie hat ihre Prüfung bei der Post bestanden, also kann sie dort arbeiten, wie ihr Vater. Es scheint Sie nicht besonders zu erschüttern, dass ich Fabienne Laforie verhaftet habe. Weißt du, wer die Karten liest, der gewöhnt sich das Erschüttertsein ab. Sie kannten auch Elvire Dardoir. Und Sie wussten natürlich, dass die beiden... Ja. Wie war das, wenn die Ehemänner hier anrückten, um die Wahrheit zu hören? Mussten Sie ihnen dann nichts von dieser Herzdame erzählen? Mein Gott, Sie haben sogar mich beschuldigt, die beiden zusammengebracht zu haben. Sie behaupteten, ich wäre eine Puffmutter. Und Fabienne? Ist die auch zu Ihnen gekommen? Ja. Wann zuletzt? Vor 2 Wochen. Am Tag vor Paternes Tod? Ja, sie wollte, dass ich ihr die Karten lege. Und, was haben Sie gesehen? Alles. Alles was? Ihren toten Ehemann. Eine ganze Menge Geld, wirklich eine Menge. Und dazu die Herzdame. Aber da war doch Elvire schon tot. Sagen die Karten nicht, lösen sich die Paare nicht auf, wenn ein Teil stirbt? Dann hätte Fabienne sozusagen schon Trost gefunden. Dann wäre doch ihr Motiv... Er sah zu Hermerance, er sah, wie sie auf den Gegenstand starrte, den er aus der Manteltasche gezogen und auf die Sonntagsausgabe des Provençal gelegt hatte. Es war der Ledergürtel der Briefträgeruniform. Dieses Lederkoppel, haben Sie das zufällig schon mal gesehen? Ach was, das ist doch mindestens 30 Jahre alt. Aber Sie haben vorhin etwas gesagt, das ich mir gemerkt habe. Ich habe alles Mögliche Sie gesagt. Sie haben gesagt, ich bin ganz froh, sie hat ihre Prüfung bei der Post bestanden, also kann sie dort arbeiten wie ihr Vater. Bist du verrückt oder was? Meine Urenkelin? Sie soll 4 Männer umgebracht haben, die ihr nichts getan haben? Und warum, wenn ich fragen darf? Obwohl die Alte sich mit Händen und Füßen sträubte, hatte man das Mädchen zur Vernehmung aufs Revier gebracht. Doch mit ihrem Charme entschlüpfte Cordelie immer wieder geschickt den Fragen des Kommissars. Ich behaupte ja nicht, dass Sie es getan haben, Cordelie. Ich gebe mir sogar Mühe, das Gegenteil zu beweisen. Ich versetze mich sozusagen in die Lage des Anwalts. Und wenn es mir gelingt, die Konstruktion der Belastung zu zerstören... Was dann? Dann sind Sie frei. Und Fabienne Laforie bleibt im Gefängnis. Schließlich ist sie diejenige, die am meisten von den Morden profitiert. Und ihre Alibis sind ziemlich schwach. Nein! Er war wollte gerade die Tür öffnen, als Cordelie plötzlich mit einem riesigen Satz zwischen ihm und dem Türflügel stand. Sie hatte die Arme ausgebreitet und sah ihn starr an. Sie haben Fabienne festgenommen? Ja, sicher. Habe ich doch gesagt. Gut. Sie haben gewonnen. Ich war es. Und alles wegen Elios. Hat er sie geliebt? Nein, er hat niemanden geliebt. Aber seinetwegen... Soll ich Ihre Urgroßmutter holen, Cordelie? Sie sind noch nicht volljährig. An dem Tag. Ich wollte Leon besuchen. Gerade in dem Augenblick, als ihr Vater das Haus verließ. Er war wütend wie ein Stier. Die Haustür stand offen. Ich habe gerufen. Und dann habe ich ein leises Stöhnen gehört. Ich bin ins Wohnzimmer gegangen. Fabienne lag zusammengekauert auf dem Sofa. Ich flehe Sie an, erzählen Sie Leon nichts davon. Paterne hat mich geschlagen. Ich habe ihm meine Vollmacht für den Kredit verweigert und hat er mich geschlagen zum ersten Mal. Ich habe sie getröstet und ihre Wunden versorgt. Und dann hat sie mir ihre Geschichte erzählt. Und sie hat geweint. Sie hat um Elvire geweint. Ich habe ihr die Tränen abgewischt, ganz behutsam. Und ich war auf einmal wie gelähmt. Ich hätte sie loslassen sollen, aber... Aber Sie haben sie nicht losgelassen. An diesem Nachmittag hat Dardois uns überrascht. Wir waren nicht umschlungen oder so, nein. Aber er muss es an unseren Gesichtern bemerkt haben. Ich bin mit Leon befreundet, also war es möglich, mich öfters im Haus aufzuhalten. 3 Tage später war ich wieder bei Leon. Da kam Dardois mit so einem Geländewagen. Er rief Leons Vater schon von Weitem zu. Paterne, ich muss dich sprechen. Nur auf einen Sprung. Ich bin wegen des Raubwilds unterwegs und habe 25 Kapseln Blausäure im Handschuhfach. Du, die kann ich nicht aus den Augen lassen. Er hat sogar überlegt, ob er nochmal zurückgehen soll, um sie zu holen. Das war's. Mehr brauchte ich gar nicht zu hören. Sofort war zweierlei klar. Erstens, dass er gekommen war, um Paterne zu erzählen, dass er mich mit Fabienne erwischt hatte. Und zweitens, dass es ein Mittel gab, um Paterne daran zu hindern, Fabienne zu zerstören. Vorausgesetzt, ich ging geschickt vor. Weshalb der Notar, Cordelie? Ach, die waren doch echte Freunde, alle 5. Die klebten doch förmlich aneinander. Seit dem Kindergarten. Wissen Sie nicht, wie das lief mit Fabienne und Elvire? Wie sie die zur Sau gemacht haben? Das Einzige, was nämlich zählt, der einzige echte Kitt im Leben, das ist der Kindergarten. Nein, die sollten schön zusammenbleiben, auch im Tod. Aber der 5. Was ist mit Sidoine Elios? Sie sah ihn ein paar Sekunden schweigend an. Ihr Blick war verwirrt. Sie nahm die rechte Hand aus der Jackentasche und legte den Zeigefinger auf die Lippen. Der hat sich selbst in sein Meisterwerk verwandelt. In Bronze. Und dann hörte La Violette das entsetzliche Geräusch von Glas, das zerbissen wurde. Er warf sich über den Tisch und packte das Mädchen an den Schultern. Er sah ihre mit Blut besprenkelten Lippen und dann roch er auch schon diesen schrecklichen Geruch. Ihm schien, als würden Cordelies Pupillen plötzlich runder, als würden sie zum ersten Mal die wahren Dimensionen der Welt entdecken. Sie hätten es in Ihren Karten sehen müssen, Emerance. Als La Violette die Alte noch einmal besuchte, kam sie ihm ein paar Schritte entgegen, beide Hände auf ihren Stock gestützt. Sie haben ja doch selber gesagt, dass sich unter Fabiennes Karten auch die Herzdame befand. Eine Herzdame, die nicht mehr Elvire sein konnte. Es ist wahr. Mein Gott, es ist wahr. Und diese Dame war auch in Cordelies Karten. Ich habe dich belogen. Dardois war hier, um mir zu erzählen, dass Cordelie eine Affäre mit Fabienne hatte. Und dass Paterne geschworen hatte, die beiden umzubringen. Aber warum musste Cordelie deswegen morden? Die Liebe, wissen Sie, die Liebe ist wie der Blitz. Sie zerstört auf gut Glück. Musik. Tod in Bronze. Hörspiel nach dem gleichnamigen Kriminalroman von Pierre Magnan. Aus dem Französischen von Irène Kuhn. Hörspielbearbeitung Katrin Wenzel. Es sprachen Kommissar Laviolette Peter Franke, Chabran Werner Wölbern, Viot Christian Körner, Hermérance Gisela Trove, Cordélie Mira Partike, Sidoine Elios Matthias Lange, Fabienne Laforie Christa Posch. In weiteren Rollen Achim Buch Birgit Bücker, Michael Hahnemann Gertraud Heise, Renate Jett Joachim Jung, Markus Michalski Kirstin Petri, Matthias Ponier und Andreas Serda. Der Erzähler war Peter Fricke. Ton Andrea Mamitsch, Schnitt Regine Schneider, Regieassistenz Holger Hettendorp, Regie Hans-Gerd Krogmann. Produktion Südwestrundfunk 2005. Dramaturgie Klaus Schmitz.